D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Russland ist nicht gerade bekannt für seine liberale Auffassung vom Netz. In den letzten Jahren hat die Regierung viele Regulierungen und Gesetze erlassen, die versuchen, das Internet in Russland zu kontrollieren und zu russifizieren. Und was Europa noch nicht geschafft hat, beziehungsweise seit dieser Woche daran arbeitet, das hat Russland schon geschafft. Ausländische Firmen wie Apple und Google, die werden zunehmend dazu gezwungen, ihre Daten physisch in Russland zu hosten. Aber das geht russischen Regierungsberatern und russischen Geschäftsleuten offenbar noch nicht weit genug. Ein aktueller Leak von Anonymous International macht laut Global Voices öffentlich, dass in Russland derzeit über ein völlig unabhängiges nationales Internet nachgedacht wird. Martina Schulte, was ist das für ein Leak? Also Netzpolitik.org schreibt, es habe in der letzten Zeit mehrere bedeutende Leaks aus Russland gegeben. Da wurden zum Beispiel Details über das Referendum zur Abspaltung der Krim von der Ukraine geleakt. Und es gab ein anderes Papier, das Putins Propagandatrolle enttarnt hat. Und dieses neue Leak stammt aus der gleichen Quelle, und zwar von Anonymous International, auch besser bekannt als Schaltai Boltai, was auf Russisch so viel bedeutet wie Humpty Dumpty. Der Leak beinhaltet E-Mails von regierungstreuen Geschäftsleuten, wie zum Beispiel Gerald Bandurin, der ist IT-Direktor des russischen Energieunternehmens Rosshydro. Kernstück des Leaks ist ein Dokument aus dem Juni 2015 und das sagt, dass Russland seine Abhängigkeit von westlichen Firmen und westlicher Technologie beenden muss und dass es eine nationale Internetplattform bauen muss. Und Autor des Dokuments sind eben dieser Bandurin von Rosshydro, der IT-Direktor, und Sergei Ganser von der Außenhandelsbank. Welche Vorteile sehen die beiden in einem eigenen russischen Netz? Es ist ja eine Tatsache, dass die weltweite IT halt eben von amerikanischen Unternehmen wie Google oder Microsoft dominiert wird. Auch wichtige Kontroll- und Aufsichtsorgane des Internets, wie zum Beispiel die ICANN, sind in den USA angesiedelt. Und für Russland hat das zum Teil schmerzhafte Folgen, schreiben die Propagandisten des russischen Internets. Denn derzeit würden zum Beispiel die Nutzer auf der Krim von Apple und Google blockiert. Das Dokument zitiert außerdem Natalia Kasperskaya, die Chefin der führenden russischen IT-Firma Infowatch, und die sagt, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gäbe, dass es auch zum Beispiel spezielle Bookmarks in Windows gibt. Und diese Bookmarks, die sind halt in der Lage, sagt Kasperskaya, die Mehrheit der russischen Rechner simultan auszuschalten. Also einfach mal Blackout. Auch Eisenbahnknotenpunkte, Pipelines, da vor allen Dingen die Pumpen von den Pipelines, die gesamte Telekommunikationsinfrastruktur, all das könne halt, wenn der Konflikt mit dem Westen eskaliere, leicht sabotiert werden. Und deswegen, also weil halt diese ganze Technologie natürlich mit westlicher Software, westlicher Technologie läuft. Und deshalb müsse eben eine eigene russische IT-Infrastruktur her und ein eigenes russisches Internet. Und der russische Präsident Wladimir Putin, der scheint diese Einschätzung zu teilen. Er hat das Internet ja schon wiederholt als CIA-Projekt bezeichnet. Andere russische Regierungsmitglieder haben auch schon gewarnt, dass Russland sich einstellen müsste auf einen Cyber-Blackout. Aber ist das nicht ein immenses Risiko, also den Internetstecker zu ziehen und zu sagen, auf Wiedersehen Rest der Welt? Es ist die große Frage, ob das überhaupt praktikabel ist, also für so ein Land wie Russland. Wenn die Russland jetzt nicht unbedingt in ein zweites Nordkorea verwandeln wollen, halte ich das eigentlich für kaum machbar. Und wenn, würde es wahrscheinlich eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit brauchen und wäre mit großen finanziellen Verlusten und Investitionen verbunden. Aber die Autoren des Dokuments, die sehen vor allen Dingen die großen Vorteile für Russland. Der Plan könne nämlich, schreiben sie, dem russischen IT-Sektor einen Riesenschub verpassen. Genauso war das ja auch schon bei den russischen Lebensmittelsanktionen. Es gibt einen Bericht in der Moscow Times und da sagen die Autoren, dass diese Lebensmittelsanktionen zum Beispiel in erster Linie dafür gesorgt haben, dass der russische Landwirtschaftssektor durch die Importverbote glänzende Geschäfte machen konnte. Und Ähnliches erhoffen sich jetzt halt die Autoren eben auch für den IT-Sektor. Der russische Kommunikationsminister hat ja Anfang dieses Jahres auch schon gesagt, dass er den Anteil ausländischer Software bis 2025 auf unter 50% senken will. Und du siehst, 2025, also ich glaube, bis Russland sein eigenes Internet hat, das wird wahrscheinlich noch lange dauern, denn es ist halt viel leichter, sowas in den Plan reinzuschreiben, als auch in die Tat umzusetzen. Ja, aber dann lass uns jetzt mal gucken. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen russischen Präsidenten, der das Internet als CIA-Projekt bezeichnet. Wir haben zwei Geschäftsleute, die sozusagen großes großes Interesse daran haben, dass Russland ein eigenes Internet bekommt. Wird das im Kreml schon gelesen? Wird das diskutiert? Wird das bereits umgesetzt? Oder sind das tatsächlich gerade nur Fantasien? Ich würde das ja auch sehr gerne wissen, ob der Putin das gelesen hat und was er unter diesem Bericht drunter geschrieben hat. Im Blog Global Voices Online weist der russische Blogger Arik Tola darauf hin, dass der Leak uns im Moment aber weder zeigt, wie weit es dieser Vorschlag in der Kreml-Hierarchie gebracht hat, noch wie ernst er genommen wird. Denn ich glaube, so gute Quellen haben wir einfach nicht. Dennoch schreibt das Blog Netzpolitik, und ich finde, da haben sie recht, bietet halt dieser Leak einen ganz guten Einblick in die netzpolitischen Themen, mit denen sich die russische Elite gerade so beschäftigt. Und es zeigt natürlich auch die Bedenken und die Paranoia, die die haben. Ne? Weil Russland hat natürlich schon viele Schwachstellen. Die haben halt nicht viel eigene Software, viele große Unternehmen, auf die sie halt im Notfall zurückgreifen können. Und klar, wenn sich die Beziehungen jetzt mit dem Westen weiter verschlechtern, das ist halt schon was, wovor die Schiss haben. Ein eigenes Internet für Russland. Das ist die Frage. Eine Antwort ein bisschen näher gebracht hat uns Martina Schulte. Vielen Dank dafür. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?